My good friends, good morning. Meine lieben Freunde, guten Morgen. I am so, so happy. Ich bin so, so glücklich. And so deeply touched. Und zutiefst berührt. Because I found out this devotional, which is translated to German. Weil ich herausgefunden habe, dass diese Andachten, die auf Deutsch übersetzt werden, in average about 4,000 people a day hear this. Ungefähr von 4,000 Menschen im Durchschnitt pro Tag gehört werden. So that's incredible. Das ist wirklich unglaublich. So keep sharing it with all of your friends. Bitte teilt sie fleißig weiter mit euren Freunden. So we're starting a new series today. Wir beginnen heute mit einer neuen Serie. And it's called Finding True Rest. Sie heißt Die wahre Ruhe finden. Do you know, it's really amazing that today we live in a completely restless world. Weißt du, es ist wirklich erstaunlich, dass wir heutzutage in einer komplett ruhelosen Welt leben. Everything around us is being shaken. Alles um uns herum wird erschüttert. People are completely stressed. Die Menschen sind komplett gestresst. People are full of fear. Sie sind voller Angst. And they don't even know what it does to their bodies. Und sie wissen nicht einmal, wie das ihren Körper beeinflusst. Listen, I'm not a doctor. Hör zu, ich bin kein Arzt. I love, love, love to study. Aber ich liebe es zu studieren. So I'm gonna give you just a little bit something that all you need is common sense for. Ich möchte dir jetzt etwas zeigen und alles, was du dafür brauchst, ist bloßer Hausverstand. Today the whole world is gripped with fear because of a virus. Im Moment ist die ganze Welt von Angst erfasst aufgrund des Virus. And of course the fear is being spread to the media. Und natürlich wird diese Angst über die Medien verbreitet. So, what does fear to you? Was macht also die Angst mit dir? Fear enters your heart and causes stress. Angst kommt in dein Herz und verursacht Stress. What does stress do? Was macht Stress? Stress either completely lowers or even shuts down your immune system. Stress fährt entweder dein Immunsystem ganz herunter oder setzt es komplett außer Betrieb. This is a scientific fact. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. I read an article by a doctor in America. Ich habe einen Artikel von einem Arzt in Amerika gelesen. Here is what he said. Und dieser sagte Folgendes. That the way the human immune system is built. Er sagte, dass die Art und Weise, wie das menschliche Immunsystem aufgebaut ist, it is so powerful, es so kraftvoll macht, that no matter what sickness attacks your body, dass welche Krankheit auch immer deinen Körper angreifen will, the immune system, if it's working normally, das Immunsystem, wenn es normal arbeiten würde, it will destroy every single intruder into your body. Sofort jeden Eindringling zerstören würde. Every virus, every bacteria. Jeden Virus, jede Bakterie. This doctor even said. Dieser Arzt sagte sogar. If the immune system would work the way God made it. Wenn das Immunsystem so arbeiten würde, wie Gott es geschaffen hat. It would destroy the most aggressive cancer cell that exists. Dann würde es sogar die aggressivsten Krebszellen zerstören, die existieren. I've said it on my lives. Ich habe es schon in meinen Lives erwähnt. I don't believe in the conspiracy theory. Dass ich nicht an Verschwörungstheorien glaube. Neither I'm a guy who denies that there is a virus. Und ich bin auch nicht jemand, der diesen Virus abstreitet. I don't deny that. Ich streite es nicht ab. But here is what I believe with all of my heart. Aber ich glaube Folgendes mit meinem ganzen Herzen. The virus is and cannot be the problem. Der Virus kann nicht das Problem sein und ist es auch nicht. Why do I believe that? Warum glaube ich das? Because even science says, weil sogar die Wissenschaft sagt, that if your immune system would function the way God made it to function, dass wenn dein Immunsystem so arbeiten würde, wie Gott es geschaffen hatte, it would destroy every single virus. Dann würde es jeden einzelnen Virus zerstören. So what happens? Was passiert also? We've had our hearts filled and overloaded with fear. Unsere Herzen sind mit Angst erfüllt und sogar überfüllt. Fear has gripped our hearts, therefore has completely attacked our immune system. Die Angst hat unsere Herzen erfasst und deshalb unser Immunsystem komplett angegriffen. Now we get a virus. Jetzt bekommen wir einen Virus. What does the virus do? Was macht dieser Virus? Well, the world tells us and the doctors tell us that the virus has killed us. Die Welt und auch die Ärzte sagen uns, dass der Virus uns umgebracht hat. I doubt this. Ich bezweifle das. I believe fear killed us. Ich glaube, dass uns die Angst umbringt. Why do I believe this? Warum glaube ich das? Because if we would have a heart of faith and not of fear. Weil wenn wir ein Herz voller Glauben haben, anstatt von Our Angst, immune system itself would destroy the virus. Dann würde unser Immunsystem selbstständig den Virus zerstören. Yes, you might have to rest for a few days. Ja, du wirst vielleicht ein paar Tage Ruhe brauchen. You know, I even believe that your immune system would kill the virus and you don't even need to have faith. Ich glaube sogar, dass dein Immunsystem den Virus umbringen würde und du nicht einmal Glauben dafür brauchst. I believe you have to live by faith. Ich glaube aber, dass wir aus Glauben leben müssen. Natürlich. So don't say Reinhard said we don't need faith. Und sag bloß nicht, Reinhard hat gesagt, dass wir keinen Glauben brauchen. Here is what Reinhard is saying. Reinhard sagt Folgendes. Our biggest problem is that our immune system has become so, so weak because we've allowed fear to enter our hearts. Unser Problem ist, dass unser Immunsystem so schwach geworden ist, weil wir erlaubt haben, dass Angst unsere Herzen ergriffen hat. Was geschieht dann? We've become so weak. Wir sind so schwach geworden, the body can't heal itself. Dass sich unser Körper nicht mehr selber heilen kann. And I'm going to talk a whole series about how we can live in the rest of the finished work of the cross. Ich möchte jetzt eine ganze Serie lang darüber sprechen, wie wir in der Ruhe des vollbrachten Werkes am Kreuz leben können. We've lived by stress and we've not lived by rest. Wir haben im Stress gelebt und nicht in der Ruhe. And I'm going to explain a lot of things to you that hopefully will grip your heart. Ich werde viele Dinge erklären, die hoffentlich dein Herz ergreifen. And you can live in an incredible way of victory. Und du dann in einem unglaublichen Siegeszug leben kannst. There is a rest of God, the Bible says. Die Bibel sagt, es gibt eine Ruhe Gottes. Sie wartet auf dich. Are you going to enter it? Wirst du eintreten? See you tomorrow. Bis morgen.